Hörspiel. Zu empfehlen ist ein gelenkiges Ohr. Diesen Ratschlag möchten wir Ihnen heute Abend ganz besonders ans Herz legen. Ein Ratschlag, der übrigens von Franz Mon stammt, dem Autor unseres heutigen Hörstückes. Es trägt den vieldeutigen Titel »Lachst du wie ein Hund«. Franz Mon ist einer der wichtigsten Vertreter der konkreten Poesie und Verfasser vieler Hörstücke. In 3 Tagen wird er 80 Jahre alt. Für uns ein willkommener Anlass, Ihnen noch einmal eines seiner gelungensten Hörstücke aus dem Jahr 1985 vorzustellen. Einige Anmerkungen vorweg. Die Möglichkeiten eines zeitgenössischen Hörspiels lassen sich nur vermuten, hatte Franz Mon als Vertreter der experimentellen Literatur und Mitbegründer des sogenannten Neuen Hörspiel vor mehr als 35 Jahren verkündet. Er tat alles, um im spielerischen Umgang mit der Sprache, dem Rhythmus und Klangcharakter der Wörter diese Möglichkeiten neu auszuloten. Dafür erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem 3-mal den renommierten Karl-Schuka-Preis, der ursprünglich Hörspielkomponisten und Musikern vorbehalten sein sollte. Doch Franz Mon erwies sich als genuiner Komponist. Allein das Material, das er ebenso spannend wie facettenreich verwendet, sind die Wörter und die Sprache. Was tun wir bloß in Hanau? Was endlich hältst du denn von Bielefeld? Würde mir Spaß machen. Wo was fahren wir denn hin? Mal da? Ja, als wir könnten. Ich würde wahnsinnig gern mal wieder hin. Man ist dort woher gut, habe ich gehört. Den? Warum nicht mal nach ich oder an die Isar zum Angeln? Aus Hamm? Oder nach da waren wir doch nie. Zum Baden. Ich habe ein Bild dabei. Da holst du mir den gar nicht. An der so dann, wie wäre es mit dem Lächeln? Ja, ich habe es immer in der Briefkasse. Schau hier. Das ist Bielefeld in der Vogelperspektive. Alle in Kreuzburger Bast. Wenn ich da mal denke, hilft mir ein bisschen auf die Sprünge. Und deine Eltern? Doch, die Geschichte die mit den Soleiern. Natürlich, in Landsberg. Gehören zu ihren Kindern. Aber sie waren dann keine Kinder mehr. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Wohin? Lauf doch weg. Na, was denn? Wohin so eilig? Nach Bethlehem. Wo geht's denn hin? Nach Bornim. Wo treibst du dich hin? Nach Solferino. Wo trifft man sich? In Beckerburg. Wo kommst du her? Aus Ithaka. Wo warst du bloß? Außer Rand und Band. Geh bis an die Ecke. Da triffst du bestimmt wen. Frag ihn, wo es nach Bornheim geht. Dann gehst du den Weg nach Bornheim. In Bornheim gehst du bis an die Ecke. Dort wartest du, bis du einen triffst, den du nach dem Weg nach Ginnheim fragen kannst. Dann gehst du ohne Umweg nach Ginnheim. In Ginnheim gehst du rechts ab, bis an die Kreuzung, überquerst die Kreuzung und gehst bis an die Ecke. Dort wartest du, bis du einen triffst, der dir den Weg nach Bockenheim zeigt. Und du gehst schnurstracks nach Bockenheim. Du zitterst ja. Ich zittere noch. Warum zitterst du bloß? Weil ich immer noch. An der Halskette? Ja, ja, an der Halskante, an der Hauskante. Wo gehobelt wird. Siehst du das Loch? Geh nicht hin. Geh nicht hin. Geh nicht hin. Geh nicht hin. Ehe du nach Bockenheim kommst, kämme dich, putze die Nase, atme tief durch und begib dich zur Hauptwache von Bockenheim. Klopfe behutsam an und frage nach dem Wachhabenden. Gibt er sich zu erkennen, so küsse ihn auf die linke Backe. Er wird dir aus dem Mantel helfen und dir den Hut abnehmen. Auch den Rock knöpft er dir auf. Und hinter dir steht schon ein Uniformierter, dem du den Rock überlässt. Ein anderer öffnet dir das Hemd vor der Brust und an den Ärmeln und hebt es dir über den Kopf, während dir ein Dritter bereits den Gürtel gelöst hat und dir, da dir einen Moment lang wegen des Hemdes die Arme über dem Kopf schweben, dir die Hose vom Gesäß streift, dich den einen Fuß und dann den anderen anheben lässt, sodass er die Hosenbeine herunter und wegziehen kann. Kommst du mit? Siehst du das noch? Ja, ganz voll Spucke. Es juckt so. Es juckt ganz verdammt. Wischt ab. Kratzt du mich? Wenn du schön stillhältst. Ich halt doch immer. Nein, du zitterst ganz schön. Ich zittere, weil's immer noch. Immer noch? Ja, ja, immer noch. Loch an Loch. Es gibt keinen Pardon. Hättest du gern? Wahnsinnig. Ich würde mich genieren an deiner Stelle. Du bist der King. Brichst du das Schweigen? Nein, nein, natürlich nicht. Du schwitzt ganz schön. Alphabetisch halber. Ob du es glaubst oder... Das Alphabet, ja, ja, eine vertrackte Sache. Weißt du noch, wie es ging? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Irgendwann ist Schluss, ohne dass du es merkst. Es hört plötzlich auf und niemand begreift, warum. Das finde ich gerade schön. Schön findest du das? Das reinste Chaos, diese Scheiße. Nur der Anfang, der ist klar. Wegen dem A. Aber dann, wie es weitergeht, wie Kraut und Rüben. Weißt du denn überhaupt noch, wie es geht? Ganz leicht doch. A, B, D, G, E, Le. Lehmann, richtig. Erinnere mich bloß nicht an das Arschloch. Ich hab doch bloß buchstabiert. Und was kommt dabei raus? Lehmann, der Kapitänleutnant, ausgerechnet Lehmann. Der Karloy? Loy oder Leh ist doch egal. Leumann, Lehmann. Weißt du nicht mehr? Menschenskind! Drum also zitterst du. Kein Wunder. Piss mir bitte nicht ins Gesicht. Bis du einen triffst, der dir den Weg nach Bockenheim zeigt. Und du gehst schnurstracks nach Bockenheim. Hanau. Was tun wir bloß in Hanau? Endlich wieder mit Messer und Gabel essen, wie wir es gewöhnt sind. Mir bliebe der Bissen im Halse stecken in Hanau. Was hast du gegen Hanau? Mit Messer und Gabel im Halse, was hast du nur? Mir läuft das Wasser im Munde. Dreh dich doch bloß mal um, rundherum nur Wasser und keine Gurke, keine Salami, kein Porridge. Nichts, nur Wasser, soweit du blickst. Ein schönes Hanau. Mir zieht's die Hose aus. Bloß nicht. Die brauchst du noch. Wir beide könnten sie brauchen, wenn's Wasser weiter steigt, wie du siehst. Wir steigen beide rein und retten uns. In deiner Hose? Du bist ein Engel. Reich mir die Hand. Gäb's bloß ein Gürkchen, ein einziges winziges Gürkchen. Mir liefe das Wasser im Munde. Speier, das soll Speier sein, das bisschen, der Strick, das haben wir nicht verdient. Wo denn bleibt der König, wo der Apfel? Ich humple auf einem Ast, ich kenne mich nicht mehr. Weißt du noch, wie ein König aussieht, wie tief ihm das Hemd auf die Füße fällt, wie ihm die Krone hörnt, der Apfel in der Hand schwitzt? Das Streichholz steckt in der Zunge, sperrt die Mundhöhle und verhindert, dass die Zunge rauf und runter klappt. Geh nicht hin! Das Ohr hat herabgerissen. Der einarmige Gott, die scharfkantige Vertiefung. Die Brühe schluckt den Fuß leicht. Gurgelt beim Herausziehen. Zehn an der Stelle, welche der Abfall eingedrungen hat. Einarmige Gewinde. Und herreißen willst du es. Oder kommt dich der Ekel oder was ist das? Kilometer lang. Ohr hat herabgerissen und sieht die Spur hinter dir her. Die kamen gar nicht bis Bremen. Die Heuler. Blieben im Teutoburger Wald stecken. Im Sumpf, samt ihrem Blasinstrument. Und der Geige. Und dem Martinshorn. Die Heuler. Mir dröhnen noch die Ohren. Mir nicht. Mir aber und wie? Meine hat mir der Esel abgefressen. Und du hast es nicht gemerkt? Da war es zu spät. Als der Hahn krähte. Tröste dich. Dafür habe ich die Katze im Sack. Willst du sie sehen? Ist doch bestimmt bloß grau und nichts dran. Den Hahn hättest du erwischen sollen. Oder wenigstens den Hundesohn. Der war völlig nackt. Ich habe mich geniert. Wegen deiner Feinfühligkeit knurrt uns jetzt der Magen. Wo führt das hin? Mindestens nach Bremen, wenn wir Lust haben. Wir könnten die Katze aus dem Sack lassen, sodass er die Hosenbeine herunter und wegziehen kann. Sie sammeln deine Kleider auf einem Hocker. Der Wachhabende reibt sich die linke Backe, wo du ihn geküsst hast. Die drei Uniformierten bleiben, dich beobachtend und die Hände scheinbar lässig, doch zum Zupacken bereit in bestimmter Entfernung. Der Wachhabende geht in den nächsten Raum. Du hörst, wie er seine Dienstmütze auf einen Tisch wirft, wie er das Koppel abschnallt und offenbar an die Wand hängt. Die drei in deiner Nähe tun so, als wäre nichts. Doch du, voller Protest und ohne Spucke, wirst dich dem Hocker zuwenden, willst deine Kleider haben, greifst nach dem Hocker. Zieh's Hemd aus. Ich will's genau wissen. Hier, in Hanau, das Hemd, es hängt fest. Dreh den Kopf zurück. Langsam. Schön langsam. Siehst du? Was siehst du? Heidelberg. Na also. Und jetzt den Arm. Den einen Arm, dann den anderen. Hoch bis unters Dach. Voll Gräten, Pusteln, Mitessern, Wasserbeulen, dass du mir das nie gesagt hast. Ich wollte es dir immer. Und jetzt sitzt du da, in Folie verpackt, von Fliegen geschwärzt, nass bis hinter die Ohren. Kaum zu gebrauchen, kaum zu glauben. Wenn du meinst... Ja, meine ich. Seh ich. Setz wenigstens die Mütze auf und zieh die Hose hoch. Und den Arm, halt ihn waagerecht, genau waagerecht. Ja. Und die Handfläche nach oben. Der bei Rechtshändler rechte Arm schnellt vor, die Finger schubsen einen Stein von da nach dort und stoßen hinüber zur Uhr, die mit einem barbarischen Überraschung gedrückt wird. Ein gerade blitzender Club hört sich an, als schössen klick, klick, klick, klick, 20 Lilliputaner mit Maschinengewehren. Motten? Muskat. Klein gedruckt. Aufgebockt. Also abgeblockt. Mein Bohrturm, mein Bohrloch. Auf freiem Fuß, unter freiem Himmel. In der Versenkung verschwunden. Allmächtiger Staubsauger. Das Zwerchfell makellos glatt. Und du weißt doch den Namen. Ja, ja, ja. Die drei in deiner Nähe tun so, als wäre nichts. Doch du, voller Protest und ohne Spucke, wirst dich dem Hocker zuwenden, willst deine Kleider haben, greifst nach dem Hocker. Doch einer war schneller und sitzt schon da und blickt dich auffordernd an. Du schwankst, ob du ihm die Kleidungsstücke unter dem Hintern wegreißen sollst. Rückwärts rücken, vergrößert er jedoch den Abstand zu dir, sodass die beiden anderen schon näher sind als er auf dem Hocker. Sie werden dazwischen stehen, wenn du nur einen Schritt tust. Der Hocker steht in der Tür und ein Tritt wirft ihn hinaus. Sozusagen. Sozusagen. Sozusagen. Sozusagen. Der Hocker steht in der Tür und ein Tritt wirft ihn hinaus. Du siehst deine Kleider durch den Raum wirbeln. Die drei grinsen dich an. Es fehlte nur noch, dass einer dir eine Zigarette anböte, die du jedenfalls ignorieren würdest. Und es ist so. Einer kommt mit dem weißlichen Stängel auf dich zu, hat selber schon einen zwischen den Lippen. Du wirst dich an ihm festhalten, die kleine Flamme an ihrem anderen Ende ganz nah vor Augen, schweißt dir die Zigarette in die Morgenstunde. Hat Gold im Munde. Durch die Zahnritzen schimmert's. Ein Fädchen hängt raus. Siehst du? Bloß nicht dran ziehen. Will bloß mal versuchen. Du bist verrückt. So viel Gold. So viel. Hast du eine Ahnung? Warum willst du weg? Ich bitte dich, lass die Finger davon. Ich wickle es um den kleinen Finger, das Fädchen. Einfach so. Siehst du? Nichts passiert. Aber die Zunge, schau, was die macht. Lass doch los. Wieso denn? Ich kann's nicht mehr sehen. Wovor hast du Schiss? Ich zähle bis drei. Du wirst sehen, es passiert nichts. Eins, zwei. Warum hältst du dir die Ohren zu? Hey, warum hältst du dir die Ohren zu? Ich zähle einfach bis drei. Eins, zwei. Über den Schatten springen. Mit den eigenen Füßen. Siehst ihn, den Schatten, den See. Er klingt. nur einen Moment lang. Dann lässt er sich ganz leicht abziehen. Du wälzt dich herum, nass bist du, ziehst den Mantel, der deine Füße, die Unterschenkel bedeckt. Hoch. Eine Eule zeigte sich, die immer wieder kurz über mir auf und abflog. Ich legte meine Büchse an und wagte zu zählen. Es war eine Viertelstunde nach Mitternacht, aber nicht ganz dunkel. Mit Glück traf ich den Wurm so, dass eine Seite zum Aussturz so stark beschwert. Wie machst du denn das? Ich lockere mich. Was bezweckst du damit? Zu radeln. Wie kommst du dazu? Huckepack. Wer bringt dir das bei? Kokoschka. Woher kennen wir den? Ich kenne ihn aus Hamm. Aus Hamm? Da waren wir doch noch nie. Ich war da schon. In Hamm? An der Bergstraße. Ich war da mal als Kind. Nicht möglich. Und damals hast du den gekannt? Da muss er doch auch noch ein Kind gewesen sein. In Hamm waren alle Kinder. War gar nicht zu vermeiden. Und deine Eltern, die waren doch auch in Hamm. Natürlich. Eltern gehören zu ihren Kindern. Aber sie waren dann keine Kinder mehr. Warum sollten meine Eltern, als sie in Hamm waren, keine Kinder gewesen sein? Sie waren es bestimmt. Es gibt sogar Fotos davon. Mag ja sein. Aber dich gab's da noch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mich nicht gegeben habe. Hast du denn Fotos, wo du mit deinen Eltern drauf bist? Du als Kind und deine Eltern als deine Eltern in Hamm? Gibt's doch bestimmt noch. Liest du keine Zeitung? Fast jeden Tag sind da solche Fotos drin. Doch nicht von dir und deinen Eltern. Und schon gar nicht in Hamm. Ich möchte bloß wissen, was du gegen Hamm hast. Du warst doch noch nie da. Nein. Nie. Auch nicht als Kind? Nicht, dass ich wüsste. Wie hältst du das aus? Eile mit Weile. Eile mit Weile. Was hast du davon? Den Sockelbetrag. Was machst du damit? Ich taue ihn auf. Und alles in Worms? Alles in Worms. Wieso bloß in Worms? Wo denn sonst? Ei, wo denn sonst? Wo trifft man sich? In Bückeborg. Was hältst du denn von Bielefeld? Würde mir Spaß machen. Warst du denn schon mal da? Ja, als Kind. Ich würde wahnsinnig gern mal wieder hin. Warum nicht mal nach Bielefeld? Ob's da schön ist? Ich habe ein Bild dabei. Von Bielefeld. Du magst es wohl. Ja, ich hab's immer in der Brieftasche. Schau hier, das ist Bielefeld aus der Vogelperspektive mit dem Teutoburger Wald. Aber da regnet's ja. Das sieht bloß so aus. In Wirklichkeit regnet's da fast nie. Es ist ein alter Abzug, deshalb sieht's so aus. Den trage ich schon ewig mit mir herum. Man sieht es ihm an. Ganz schön abgescheuert. Du wirst es sehen. Völlig vergilbt. Ob's da wirklich nicht regnet? Du wirst begeistert sein. Von Bielefeld? Es übersteigt meine Fantasie. Und was machen wir, wenn wir da sind? Wir könnten toll essen gehen. Richtig ordentlich, mit Messer und Gabel? Wären dir auch ein Bedürfnis? Ein Herzenswunsch. Einfach mit einer Gabel und möglichst auch mit einem Messer in der Hand. In der rechten Hand? Du hast es nicht vergessen. In der rechten Hand. Liegt in der Natur der Sache. Schon die alten Ritter hielten in der rechten das Messer, in der linken die Dame, damit sie plötzlich hinterrücks angefallen das Messer sofort in der richtigen Hand hatten und zustechen konnten. Wie du mir, so ich dir. Genau. Und was geschah mit der Dame? Das war ja nicht so ohne, das Messer in der rechten Hand des Galans. Die hielt die Gabel. Ah, war also auch nicht unbewehrt. Wie du siehst. Ich sehe sie richtig vor mir, die Gabel. Und in Bielefeld, meinst du, haben sie welche? Klar, die werden da gemacht. Das sehe ich nicht ein. Was sähest du denn ein? Soest sähe ich ein. So siehst du aus. So siehst du auch aus. Sieht man's mir denn an? Soest sieht man dir an. Worms sähest du lieber? Worms läge mir näher. Worms liegt mir viel näher. Was tätest du da? Ich eierte. Immer wieder kurz vor mir auf und ab flog. Ich legte meine Büchse an und wagte zu zielen. Mit Glück traf ich den Vogel doch so, dass eine Seite zum Ausstopfen. Kommt ein Vogel geflogen. Macht nichts. Von der Mutter ein Gruß. Kannst dir es nicht aussuchen. Es kitzelt in der Hand. Halt sie ruhig. Sind erst die Vögel da, wächst auch bald ein Kornfeld. Auf der Hand? Auf der flachen Hand. Da kannst du lachen. Ich will nicht lachen, ich will heim. Heim? Und nicht nach Hanau? Wie soll ich das verstehen? Ich kann nicht mehr. Mir fällt der Arm ab. Hast wohl die Hose voll. In Hanau und heim. Wo kämen wir da hin? Ich schwitze wie verrückt. Sag dich doch. Halt bloß die Hand hoch. Höher. Noch höher. Die andere auch. Mach schon. Aber da ist was drin. Was? Was ist da drin? Das Stichwort. Das was? Das Stichwort. Das will ich sehen. Zeig's her. Zeig's her. Zeig's her. Leer. Denn das Bett ist ein gefährlicher Rangierbahnhof. Und entwickelt etwas zu unternehmen, was weder nützt noch schadet, ist im Leben leichter. Tarasch irrte, als er von einem Katz-und-Maus-Spiel schwärmte. Eher wäre von einem Katz-und-Katz-Spiel zu sprechen, bei dem jedes Tier hofft, das andere werde von der Plan- und Ziellosigkeit des Handelns endlich erschöpft, den ersehnten Fehler oder wie 1937 Reschewski 10 Zehntelfehler begehen. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Einer lässt die Läden. Lauf doch weg. Einer schließt den Schrank ab. Dann verlassen sie den Raum. Durch die offene Tür siehst du eine Tischecke, Stück eines blanken Holztisches. Du fröstelst in der Dämmernis. Die Zigarette ist nur noch ein Stummel. Die Schuhe, du bemerkst das erst jetzt, haben sie dir angelassen, damit du die Kippe austreten kannst. Lauf doch weg. Du tust es und machst ein paar Schritte zur Tür. Lauf doch weg. Schaust in den anderen Raum. Lauf doch weg. Zögerlich vorsichtig, bereit zurückzuzucken. Ein schneller Blick, er ist leer. Lauf doch weg. Hemd, Hose, Rock, Hut und Mantel greifst du behende vom Boden auf. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Wo kommst du denn her? Aus Bremen. Wie war's? Oi, oi, oi. Fackelhaft, fackelhaft. Und die Folklore? Wie immer. Emsig, emsig. Das war bestimmt nicht alles. Im Übrigen, Schaben und Gamaschen, viele Kämme, auch ein Hühnerdieb. Aber den hatten sie ganz schnell am Wickel. Überall Wickel. Ach je, überall Wickel, Wickel, Wickel. Kinder? Wickelkinder? Ja, und Wickelgamaschen, Wickelhosen, Wickelklöße. Die heißen bei uns Krautwickel. Bei denen heißen sie eben Wickelklöße. Das Wickeln wird ganz groß geschrieben. Bandagen und fest mit Zwirn. Du machst dir keinen Begriff, wie fest. Machte man früher auch mit den Damen. Das weißt du, ne? Ist aber lang her. Ich war doch auch mal in Bremen, als Kind. Die gab's da in großer Menge, die Wickeldamen. Hab ich keine mehr gesehen in Bremen. Es gibt sie nicht mehr, bestimmt nicht. Wäre mir aufgefallen. Ich habe einen Blick für. Schade drum. Ja, schade. Ich verstehe es nicht. Sonst kannst du alles gewickelt kriegen in Bremen. Die Zigarren, die Büchsenöffner, die Blumensträuße, die Besen, einfach alles. Bloß die Damen. Die wollen nicht mehr. Offensichtlich wollen die nicht mehr. Das ist so eine Mücke. Und dabei wäre es so praktisch mit dem Wickeln. Und bestimmt ganz einfach. Viel einfacher als ohne, viel einfacher. Bloß einwickeln und fertig war die Laube. Musstest nur ein bisschen aufpassen. Das musst du auch heute noch. Aufpassen. Und wie? Sie nicht schief zu wickeln. Das nahmen sie krumm. Und mit dem Auswickeln, wie war das? Hast du mal eine? Ja, aber nur im Museum. Eine Dame? Im Museum gibt es, soviel ich weiß, nur Herren. Die Herren Kuratoren, Registratoren, Restaurateure, Konservatoren, Kustoden, Archivare, wie sie alle heißen, sind doch alle männlichen Geschlechts. Die meine ich auch gar nicht. Ich meine Nofretete. Die Mumie? Die hast du ausgesucht? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Sie haben das zugelassen, die Herren Kustoden, Kuratoren? Denen habe ich es natürlich nicht auf die Nase gebunden. Was meinst du? Die würden es selber gerne. Die Nofretete? Klar, heimlich. Und die Alarmanlage, die klingelt doch los wie verrückt, wenn du eine Nofretete anrührst, wenn du sie bloß schief anguckst. Da rasselt's doch im ganzen Museum und auf dem Polizeirevier. Die sind doch sofort da mit ihrem Streifenwagen. Na und? Sollen sie doch. Was meinst du, was die machen, wenn sie reinstürmen mit entsicherter Waffe und erhobenem Gummiknüppel und sehen sich plötzlich der halb ausgewickelten Nofretete gegenüber? Was meinst du, was die machen? Die werden dich beim Wickel packen und die Nofretete auch und ab auf die Wache. Fast ausgewickelt? Eine kilometerlange Binde hinterher schleifend über die Straße? Und das in Bremen? Es gäbe einen Auflauf, fast nackt in Bremen. Das wagen sie nicht. Alarmiert, wie sie sind, müssen sie aber was machen. Nun, sie sehen eine Dame vor sich, in nicht ganz geklärter Situation. Zuerst werden sie mal die Pistolen und die Gummiknüppel wegstecken. Einer wickelt vielleicht die Binde auf, die sich am Boden ringelt. Einer bringt eine Wolldecke, weil sie die immer dabei haben. Und einer trinkt. Denn im Museum ist es kühl, damit sie nicht erkältet. Und sie haben nachher eine Scherei. Vielleicht hätte sie gern eine Zigarette nach so langer Zeit. Und bestimmt geht einer telefonieren. So machen sie es immer, wenn sie irgendwo im Einsatz sind. Einer von denen telefoniert mit der Zentrale und meldet alles. Und die am anderen Ende? Die haben ihre Vorschriften zur Hand. Da lesen sie nach und geben eine Anweisung. Deshalb wird doch telefoniert. Wüsstest du denn, was zu machen wäre? Gewiss. Sie braucht dringend ein heißes Bad. Kein Museum der Welt ist darauf eingerichtet. Schon gar nicht das in Bremen. Es gibt da nicht einmal eine Badewanne. Das stimmt. Die holen natürlich erst mal den Pförtner und die anderen Herren von der Museumsdirektion herbei. Perplex werden die sein, wenn sie die Szene sehen. Gar nicht. Heimlich haben die alle mal eine Mumie ausgewickelt. Ohne die Alarmanlage auszulösen? Die gehen ins Magazin, wo kein Publikum hinkommt. Da gibt's keine Alarmanlage, wenn sie mal eine Mumie auswickeln wollen. Und warum bist du nicht ins Magazin? Die Nofretete, die ist nicht im Magazin. Man muss schon was riskieren, wenn man Nofretete auswickeln will. Es ist nicht dasselbe. Jetzt sag aber bloß, wie wirst du denn im Fall des Falles die Polizei wieder los? Die müssen tragen helfen. Die Nofretete? Nein, sie ist zu empfindlich, sie lässt sich nicht. Wenn die Badewanne geholt wird und das heiße Wasser. Wäre was Neues für sie. In Bremen, glaub mir, sind sie auf alles gefasst. Die kamen gar nicht bis Bremen. Die Heuler. Blieben im Teutoburger Wald stecken. Im Sumpf. Samt ihrem Blasinstrument. Und der Geige. Und dem Martinshorn. Heuler. Dröhnen doch die Ohren. Doch die Zunge ist mir zu nicht. Kurz. Mir aber. Oder sie wagt es nicht abzuweichen von der Spur, die sie in die Höhe führt. Wo die Wolken sind und der Afterbar. Was zählt, ist Gedanke, Transpiration, Draufsicht. Wie es steht und liegt. Nicht das Hemd, die Hose, so nah sie dir auch sind, näher als Harn und Herz und schon gar nicht der Rock. Dieser Rock. Hemd, Hose, Rock, Hut und Mantel greifst du behende vom Boden auf. Weißt nicht, in aufkeimender, prickelnder Angst, ob du dich, wenn auch noch so provisorisch, erst bekleiden sollst oder ob es geraten ist, das Bündel im Arm schleunigst zu flüchten. Das Ankleiden könnte dich entscheidende Sekunden kosten. Nackt mit einem Kleiderbündel beladen bist du verdächtig, sobald du aus dem Haus trittst. Jeder dürfte dich fragen und den Befragten festhalten und liefe er davon, ihn verfolgen und den Flüchtigen jagen. Und erst einmal das Bild eines Flüchtigen zeigend, würdest du weitere Jagdwillige erzeugen, die ihrerseits durch Geschrei dafür sorgen, dass ihrer mehr würden. Und sie würden sich unablässig vermehren. So lässt du also Hemd, Hose, Rock, Hut und Mantel... Was spielst du da? Siehst du doch das Alphabet? Und wo sind die Buchstaben? In Rotterdam. Auf Freiersfüßen. Auf Achse. Auf alle Fälle. Was spielst du denn da? Löchlein suchen. Und du wirst fündig? Ja, Daumen groß, hinterm Bild versteckt in der Wand. Was ist denn drauf auf dem Bild? Eine Faust mit 4 Knöcheln. Eine linke oder eine rechte? Lässt sich schwer sagen, da man den Daumen nicht sieht. Ein Messer guckt raus, senkrecht. Wenn's nicht etwa der Daumen ist. Nein, es ist kein Nagel dran. Und schaust du genau hin, erkennst du die Schneide. Ich stoße mich an dem Wort Schneide. Sei auf der Hut. Sie scheint scharf geschliffen. Gäbe es die Scheide. Gäb es auch den Daumen. Vielleicht steckt er im Loch. Fass doch mal hin. Beim Kandidatenturnier New York 1927 hatte Milan Widmar gerade mit seinem schwarzen Springer Alexander Aljechins weißen Läufer auf D3 geschlagen, sich von seinem Platz erhoben und nach eigener Aussage kaum 3 Schritte gemacht. Da flüsterte ihm Capablanca, vous êtes perdu, n'est-ce pas, ins Ohr. Aus dieser Frage sprach tiefes menschliches Mitgefühl. Capablanca, über Aljechins rechte Schulter lugend, hatte gesehen, der schwarze König steht ziemlich im Freien. Mais oui, votre position est terrible. Da bequemte sich Capablanca zu einem etwas längeren Blick. Plötzlich sprang er zurück an den Kopf und hauchte 2-mal, oh mon Dieu. Ankommend haben wir plötzlich Speyer vor Augen. Mit König, Turm und Dame. Unverrückbar aufgestellt von Heinrich, Moritz, Otto oder Hindenburg. Was spielst du da? Siehst du doch, das kleine ABC. Was spielst du und da? Und wo sind die Buchstaben? Liegen auf dem Rücken. Was spielst du da? Und warum liegst du auf dem Bauch? Auf dem Bauch? So lässt du Hemd, Hose, Rock, Hut und Mantel wieder fallen, greifst nur die Dienstmütze vom Tisch, schiebst sie fest auf den Kopf, begibst dich zur Eingangstür. Sie ist unverschlossen. Du bist im Freien, gehst in der Dämmerung, wie du bist, unsicheren Schritts bis an die Ecke. Den ersten, den du triffst, fragst du, mit 2 bleiernen Fingern an den Mützenrand tippend, wie du nach Bückeburg kämest. Der weiß es nicht genau, weiß dir nur wunderlich hilfsbereit die Himmelsrichtung und mit der ist dir auch, fürs Erste jedenfalls, gedient. Spielst du mit mir? Mit dir? Spielen! Was denn? Leblos! Hä? Leblos könnten wir mal wieder. Weißt du nicht mehr? Woher denn? Leblos! Was für ein Quatsch! Spielst du mit mir? Ich zeig's dir. Mit dir? Aber lauf nicht weg! Spielen? Ich kann so was denn? Nicht. Leblos. Trotzdem. Hä? Leblos. Könnten wir mal wieder. Weißt du nicht mehr? Woher denn? Leblos. Was für ein Quatsch. Ich zeig's dir. Aber lauf nicht weg. Ich kann sowieso nicht. Trotzdem, gib mir die Hand, damit du nicht wegläufst. Bin ich denn schon mal? Aber ja doch. Als wir Tomatenstechen spielten. Du weißt das noch genau. War aber auch ein blödes Spiel. Jetzt gibst du es selber zu. Ich hab nichts zu verbergen. Hast du nicht einen Vogel? Bloß meine Amsel. Meine liebe Amsel. Was ist dabei? Die habe ich doch schon so lange. Mit ihrem Arm, ihrem Ohr. Und ihrem Bein nicht zu vergessen. Ich weiß schon. Oder etwa nicht. Doch, doch. Womit sonst? Wie wollüstig deine Stimme dabei wird, wenn du von ihr sprichst. Ich kenne dich langsam mit deinem einen Bein, du Heuchler. Ist doch nicht deins, ist doch meins. Kann ich mitfliegen, wohin ich will, wenn du es nicht glaubst. Nein, nicht. Bleib, bitte, bitte. Wir spielen doch so schön. Ich bleibe ja schon. Kannst gar nicht weg, oder? Wie denn auch? Mit einem Bein? Käme gar nicht weit. Grad bis an die Hutschnur. Ja, ja. Und immer im Kreis herum, auf einem Bein, immer rundherum, immer rund. Es handelt sich um eine Dokumentation 5-stündigen Innenlebens in Zahlen, Großbuchstaben, eckigen und runden Klammern, Punkten, Strichpunkten, Dreiecken und Plus- und Minuszeichen. Das Herz des Fachmanns, aber nur das Seine, lacht. Warum zog Schwarz nicht 25. Dame C5? Antwort: 26. Springer F5. Springer B schlägt D5. 27. Springer schlägt D5. Läufer schlägt D5. 28. Springer E7. Schach. König F8. Aus reiner Menschenfreundlichkeit hat Hübner sich auf einer dritten Schreibmaschinenseite allgemein verständlich ausgedrückt. Er rügte 10. A5 als Fehler mit Folgen, der nicht einmal mit 15. Läufer C4 wieder gut zu machen gewesen wäre, und gab Schwarz wegen des Minusbauern, der zerfledderten Bauernstruktur und des schlechten Zusammenspiels der Figuren am Ende keine Chance mehr. Wollen wir was spielen? Von mir aus. Bloß nicht schon wieder Domino. Warum denn nicht? Die Augen, die vielen Augen. Dann spielen wir einfach Domina. Domina? Wie geht das? Kenne ich nicht. Kennst du bestimmt. Heißt mit Vornamen Carla. Kenne keine Carla, nicht mal mit Vornamen. Es ist auch nur ein Name im Spiel. Also gut, du fängst an. Ich setze 8. Was 8? 4 mal 8. Wäre 32. Ja, zum Beispiel 32 Jahre. Bloß nicht die Frau von 32 Jahren. Brächte mich zum Gähnen. Dabei verlierst du einen Arm. Wieso einen Arm? Das ist die Spielregel. Wer gähnt, verliert einen Arm. Dass ich nicht lache. Wer dann noch nicht lacht, darf 2-mal springen. Springen? Mit den Beinen oder wie? Mit einem Bein. 2 Sprünge vor. Und was passiert, wenn einer lacht? Er darf mit einer Sprungfeder springen. Damit kommt er natürlich viel weiter als mit einem Bein. Jetzt bist du dran. Ja. Ich setze ein Bein auf den Stein. Und, was bewirkt das? Eine Gnadenfrist, wenn man sie nötig hat. Und, hast du? Nicht gleich. Ich sichere sie mir für die Zukunft. Man kann nie wissen. Du spielst sehr vorsichtig. Magst wohl kein Risiko. Jetzt kommen die Bohnen. Du musst sie auf die Kreise verteilen. Immer eine mehr und in den innersten Kreis doppelt so viel wie in alle anderen zusammen. Verstehst du? Gibt's denn so viele? Du musst sie beischaffen. Oh je. Dazu benötige ich aber eine Gnadenfrist. Siehst du? Und jetzt hast du keine. Dann habe ich verloren? Was spielst du da? Siehst du doch. Das kleine ABC. Und wo sind die Buchstaben? Liegen auf dem Rücken. Und warum liegst du auf dem Bauch? Auf dem Bauch, auf dem Bauch, auf dem Bauch. Was wollen wir spielen? Was du willst. Tomaten stechen? Nach dem ersten Stich weiß man, wer es ist. Oder Fischer, Fischer? Dazu müsste stockdunkel sein. Stimmt. Es ist noch zu hell. Genauso wie bei Kopfjäger. Da war es auch noch zu hell. Man darf die Hand nicht vor Augen sehen. Und muss Mucksmäuschen still. Ich weiß noch, wie wir es mal gespielt haben. In Hamburg war das? Ihr habt alle mitgemacht. Das wundert mich heute noch. Mintoff und Kaukasus und der Dicke. Wie hieß der noch? Socke. Er ist doch auch schon tot. Richtig, Socke. Ich könnte mich heute noch totlachen. Was der für eine Angst hatte. Ehrlich, ich wagte mich auch nicht vom Fleck. Das war's doch gerade. Ganz lautlos musste man... Aus der Hand in den Mund. Ohne eine Hand vor den Augen. Und wer berührt wurde, ahnte schon, dass er das Opfer... Wenn ich die Carla so geschrien hätte. Hast du sie noch mal gesehen? Ja, in Friedrichsdorf. Mit dem Schnauzbart. Was ist denn aus dem geworden? Milchbrei mit einer kilometerlangen Spur. Dem zog die Carla die Würmer aus der Nase. Das konnte sie gut, das Luder. Bis sie mal an den Falschen kommt. Ich würde es ihr gönnen. Du auch. Ich auch. Kannst du mir glauben? Ich sehe ihn so richtig vor mir. Den Falschen? Ja, den Fälscher. Mit seinen Zähnen. Ha! Mit seinen Hauern. Den Falschen. Und den Krallen. Den infamen falschen Krallen. Die sich ihr ins Fleisch graben sollen. Und hindurch. Bis ins Herz. Das. Und noch weiter. Bis ins Hirn. Bis ins gelockte Hirn. So dass sie es nicht mehr wegstecken kann. Diesen Löcherkäse. In ihre Puderdose. In ihre Eieruhr. In ihre Kaffeemühle. In ihren Strumpfbehälter. Überm Backenbart den Falschen. Der muss runter. Radikal runter. Das wird sie gut tun, dem Luder. Freust dich wohl schon drauf. Wie sie wohl aussieht ohne Backenbart. Und ohne Strumpfbehälter darfst du nicht vergessen. Bloß noch mit den Lockenwicklern. Ihren unzähligen Lockenwicklern, die sie überall anbringt, wo sie behaart ist. Mit ihren Lockvögelchen, ihren Lacknägelchen, ihren unzähligen, unzurechenbaren, unzumutbaren Lackvögelchen. Und zwischen den Kiefern statt der Zähne die Eieruhr. Ja, ja, die Eieruhr statt der Zähne. Wie auf Stelzen. Wie aus dem Ei gepellt. Wie kannst du sowas sagen? Ich kann. Denn ich bin ein Mann. Und das Gerätenmuster auf der Backe? Das waren die Zähne, die falschen. Zielinski ist tot. Tot? Zielinski? Ja. Zielinski ist tot. Und Borowski? Lebt? Borowski? Nein. Wieso lebt Borowski nicht? Borowski ist tot. Wie Zielinski? Wie Zielinski. Am Himmelfahrtstag? Genau. Am Himmelfahrtstag. Zielinski wie Borowski. Zielinski und Borowski. Das glaube ich nicht. Sie werden es dir beibringen. Zielinski? Mir beibringen? Zielinski und Borowski. Das wagen Sie nicht. Das wagen Sie wohl. Zielinski und Borowski? An ein und demselben? An ein und demselben. Zielinski und Borowski. Von denen hätte ich das nicht erwartet. Was hättest du denn erwartet? Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Zielinski nach Borowski? Oder Borowski nach Zielinski. Das ist mir egal. Aber mir nicht. Hörst du? Mir ist das nicht egal. Mir ist das überhaupt nicht egal. Lachst du wie ein Hund? Es zerrüttet dir das Gehirn. Du kannst gar nicht mehr aufhören. Hände, Brustbein, Knöchel schiebst du in den Ofen, damit er endlich seine Wärme hergibt. Doch geht's dann unaufhörlich. Der Ofen ist aus. Fett bist du geworden. Erinnerungen machen fett. Kannst du mir glauben? Wenn ich dich so anschaue, wie dünn du warst in Bückeburg, nicht zu glauben. Und was ist aus dem Hexer geworden, den du immer im Bett hattest? Weg. Und hat er nichts zurückgelassen als einen Schnäuzer? Ist doch ganz der Vater. In der Höhe, in der Breite. Wie lange mag es her sein? An meinem Haar kannst du es nachrechnen. Damals war ich ganz kahl. Jetzt bedeckt es Elle und Speiche. Und du hast dir den Schnurrbart gestutzt. Ich habe ihn abgeschabt, als ich die Hose auszog. Du hast sie dem Hexer geschenkt. Habe ich ganz vergessen. Und was ist aus eurem Geschöpf geworden? Was für einem Geschöpf? Du warst doch schwanger. War ich? Hab ich auch vergessen. Das war damals mit dem Hexer. Ja. Ich weiß es noch wie heute. Und dabei war ich ganz verrückt nach dem. Ich hätte ihn erschlagen können. Du warst sehr abergläubisch. Eines Tages wird er sterben. Und wir werden ihn begraben müssen. Glaubst du? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe es. Ich werde darauf warten und hier sitzen bleiben. Auch wenn mir die Termiten den Stuhl unter dem Hintern wegfressen. Du hoffst, er kommt wieder? Immer ist er wiedergekommen. Und setzt sich her, als wäre nichts? Ja. Und ich bereite ihm das Bad und er zieht die Schuhe aus. Sie sind nass und verdreckt. Während der Reis anbrennt und die Milch überläuft, riechst du es? Es sind nur die Mottenkugeln. Ich glaube, du schwebst in den Wolken. Früher oder später werden wir zu Mittag essen. Bei diesem Geruch. Jedenfalls vertreibt er die Fliegen. Du bildest dir ein, die ließen sich vertreiben. Sein Sarg war ganz voll davon. Woher willst du das wissen? Ich habe das Summen gehört, als ich nachts bei ihm wachte. Wenn es nicht der Ventilator war. Wie sie gegen den Sargdeckel stießen, blind und aufgeregt. Ein Schuh lag noch auf dem Bett. Ich hätte am liebsten den Deckel hochgehoben und den Schuh hineingeschoben. Aber vor den Fliegen hatte ich Angst. Wie sie auf dem nackten Fuß saßen, die wären mir ums Gesicht geschwirrt. Auch ohne Schuh geht's ihm gut. Morgens endlich kamen die Leute mit den Nägeln. Als der Deckel fest saß, wurde es still. Ich höre auch nichts. Der Schuh blieb hier. Hörst du den Zug pfeifen? Als er zum ersten Mal an unserem Tisch saß, bat er um Gras zum Essen. Wir hatten keins. Es war fürchterlich trocken in dem Sommer. Wir konnten ihm keins geben. Was ist denn los? Was machst du da? Ich schließe die Küche. Das geht doch nicht. Gorgonzola ist tot. Was? Gorgonzola? Und nun? Ich schließe die Küche. Ihm zu Ehren. Was du nicht sagst. Und was wird aus uns? Das soll schon werden. Wir müssen die Zähne zusammenbeißen. Das sind wir ihm schuldig. Und nicht nur ihm. Wem denn noch, um Gottes Willen? Hackfleisch. Der auch? Was ist mit dem? Ausgemerzt. Mit Haut und Haaren. Das wusstest du nicht? Nicht die Bohne. Dann ist dir auch die Geschichte mit Kohlrabi neu. Spann mich nicht auf die Folter. Verdampft. Keiner war dabei. Bis auf den Strunk verdampft. Es ist ein Jammer. Hoffentlich hat die Serie bald ein Ende. Wir sollten was drüber kleben. Oder den Rand unten abschneiden. Dann fällt es nicht so auf. Wir könnten eine Serviette drüber decken. Oder mit einer Serviette den Unterkiefer hochbinden. So machen es die Kellner, wenn sich einer die Zunge verbrannt hat. Sähe ganz putzig aus mit dem Knoten auf dem Scheitel. In Afghanistan machen sie das, wenn einer die Schnauze voll hat. Andere Länder, andere Sitten. Ich kenne es nur bei verbrannter Zunge. Armer Gorgonzola. Er vertrug nicht viel. Ist er schon abgeräumt? In Windeseile. Wozu bloß dieser Perfektionismus? Oder soll da was vertuscht werden? An deiner Stelle würde ich meine Nase da nicht reinstecken. Also stinkt's doch. Darum schließt du die Küche zu. Nur zu seinem Besten, glaub's mir. Du weißt mehr, als du zugibst. Jedenfalls, ich habe die Nase voll und werde mir das Maul nicht verbrennen. Weil er so putzig aussieht, der Knoten von der Serviette auf deinem Scheitel. Lass du wie ein Hund, es zerrüttet dir das Gehirn. Du kannst gar nicht mehr aufhören. Unmerklich lösen sich die Fäderchen von der Haut. Es muss gelungen sein, ehe du dich im Aufwachen regen kannst. Sie haften sonst den ganzen Tag dir am Leib. Und wie willst du dich gegen die Versuchung wehren, sie zu benutzen, da sie dich schon so leicht machen, deinen Körper lüften, seine Hautgrenze aufweichen. Du drehst noch unter dem Federbett versteckt eine Schulter, streckst ein Bein, fühlst Steine unter dir, einen Ast, den Ast, den die Zehen umgreifen wollen, den sie umkrallen in dem Augenblick, da dir das Herz ausgerissen würde, wenn du nicht fliegen könntest. Du wirst dich stehenden Fußes nach Bückeburg begeben, zumindest dich in die Richtung bewegen, so schnell dich deine Füße tragen. Zum Glück sind sie wenigstens beschuht. Halbschuhe sind es, sommerlich helle Halbschuhe. Zur Dienstmütze, die du trägst, passen sie allerdings nicht. In der Nacht, hoffst du, die jetzt völlig hereinbricht, wird es niemandem auffallen. Du greifst aus mit weiten Schritten, die du gen Bückeburg lenkst. Wie du so unbehelligt vorankommst, freuen dich die aufgegebenen Kleider, ohne dass du doch den Schritt zögern ließest. Bückeburg heißt die Parole. Bis es wieder tagt, wächst dir ein Fell über die Blöße. Die nächtliche Feuchtigkeit, der die Haut anregende Wind, die Hormone des Mondlichts sollten wirksam werden. Du könntest dann sogar die Dienstmütze übermütig in die Luft schleudern, dass sie irgendwo im Geäß hängen bliebe und sich auch dein Haupthaar unbedeckt üppig entwickelte, wie das Körperhaar, das sich vor aller Augen verbirgt, sodass du wieder bist wie jeder. Sozusagen. Speier, das soll Speier sein, das bisschen, der Strick, das haben wir nicht verdient. Wo denn bleibt der König, wo der Apfel? Ich humple auf einem Ast. Ich kenne mich nicht mehr. Weißt du noch, wie ein König aussieht? Wie tief ihm das Hemd auf die Füße fällt? Wie ihn die Krone hörnt, der Apfel in der Hand schwätzt? Das Streichholz steckt in der Zunge, sperrt die Mundhöhle und verhindert, dass die Zunge rauf und runter klappt. Die Herzöge, die Kurfürsten, die Kirchenfürsten und Haudegen, nicht größer als Mäuschen, manche bloß wie Heuschrecken groß stehen, Spalier längs der Linie, die vom Auge des Schützen zur Monstranz führt. Das Geschoss gräbt sich sanft abfallend vor dem großen Zeh in den Boden, verschont sie also in alle Ewigkeiten, die Suppengrüns, Fallschirmjäger, Eintopfköche, Hosenträger, Volksempfänger, Eingemachten, Trockendocks und wie sie alle heißen. Verschont sie mit der Lochung, die durch und durchgehend die Seele aus dem Leib treibt, so dass alle sie sehen müssen. Noch lange hängen die abgerissenen Fasern an dem Durchlochten, die Luft durch die Öffnung streichend lässt die Fäden zittern. Die Figürchen bilden die Allee, die der mit einem aufgeschlitzten Hemd angetane Halbaffe über die Fingerknöchel federnd durcheilt, wobei er ein rotes Seil nachschleppt, an das sich sein abwesendes Gefolge klammert. Du siehst sie nicht, diese Abweser, Abwässer, Abküsser, Abflüsse. Sie bleiben unsichtbar, verdeckt unter der Hand, unter der Hut des Herrn, der Barhaupt die Allee entlang stampft auf das Portal zu, das zu winzig ist für seinen kolossalen Schatten, so dass er es beim geringsten Versuch einzudringen zum Einsturz bringen, in rieselnden Sand verwandeln müsste. Nur die Stange bliebe stehen, auf die er seinen Hut hängen könnte, die im Sandhaufen steckende Stange, auf die das Peloton zu zielen hätte, wenn es endlich, da alle Figürchen schon abgeräumt in der Schachtel ruhen, ankäme, geschafft von dem Marsch, abgerissen, abgebissen, die Extremitäten von Schakalen, die dort in der Steppenwüste herumstreunen, wo wir Speier vermuteten, irrtümlich, wie sich jetzt herausstellt, getäuscht von einer unkontrollierbaren Behauptung, verführt, verlockt von einem Stuhl, der zwar nur 3,5 Bein hatte, doch nach solchem Marsch endlich Sitzfläche anzubieten schien. Ankommend haben wir plötzlich Speier vor Augen, mit König, Turm und Dame, unverrückbar aufgestellt von Heinrich Moritz, Otto oder Hindenburg. Nicht mehr in der früheren Gestalt, die jeder kannte, nein, viel kleiner, winzig fast. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen, wenn man sich verwundert darüber beugt. Und beinahe wäre man daran vorbeigelaufen, wären nicht die schnurgerade Linie im Sand, die auf den Dom zuläuft und schon Meilen vorher ins Auge sticht. So bist du gewarnt, die Füße vorsichtiger zu setzen, damit nichts, was noch übrig blieb von Speier, zertreten wird. Die Reste beäugend, stellst du dir vor, wie das Ganze einst dagelegen, wie der Königsweg sich gekräuselt hat, von dem du vermutest, er müsse von Westen nach Osten quer durch die Steppe bis an den Kragen geführt haben, wo einem kleinen, perlmutternen Knopf der Adamsapfel aufsitzt. Wohin die Reise? Nach Ratzenburg. Wohin so eilig? Nach Bethlehem. Wo geht's denn hin? Nach Borneo. Wo treibst dich hin? Nach Solferino. Wo trifft man sich? In Bäckerburg. Wo kommst du her? Aus Ithaka. Wo warst du bloß? Außer Rand und Band. Das war Lachst du wie ein Hund, ein Hörstück von Franz Mohn. Mit Eva Garg, Gisela Sauer-Kontarski, Matthias Pornier und Christian Brückner. Regie Franz Mohn. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1985.